Kundgabe 8422, empfangen am 25.02.1963. Jesus ist Gott. Euch können tiefste Weisheiten erschlossen werden, so wie ihr dafür aufnahmefähig seid, und ihr werdet dann auch eindringen können in ein Wissen, das nur ein erweckter Geist verstehen wird, in seiner ganzen Tiefe. Doch immer will ich euch zum Verständnis verhelfen, wenn es euch nach der Wahrheit verlangt, wenn ihr Aufschluss begehret, wo euer Denken noch nicht völlig geklärt ist. Und ich will so zu euch reden, dass ihr mich verstehen könnet. Ich will mit der Stimme des Vaters meine Kinder ansprechen, ihrem Erkenntnisgrad gemäß. Es ist wohl mein Wesen unergründlich, und ob ihr euch auch ständig mehr vollendet, so wird es euch doch unergründlich bleiben bis in alle Ewigkeit. Ihr sollet dennoch die höchste Vollendung anstreben und dadurch endlich auch den Zusammenschluss finden mit mir. Ihr sollet völlig in mein Wesen eingehen, ihr sollet, als einstmals ausgestrahlte Lichtfunken, euch wieder mit dem ewigen Feuer meiner Liebe verschmelzen und dennoch ich-bewusste Wesen bleiben. Dieses werdet ihr niemals begreifen können, solange ihr als Mensch auf der Erde lebt, weil euer Denken so lange auch begrenzt ist. Aber jener Vorgang der Verschmelzung mit mir nur damit zu erklären, dass alles Vollkommene keine Begrenzung kennt, dass der Zusammenschluss mit mir wohl völliges Durchströmen meiner Liebekraft bedeutet, dass ich selbst aber euch ewiglich unerreichbar sein werde, dass ich euch also nahe bin und doch ihr niemals mich erreichen werdet. Denn ihr dürfet euch von mir keine begrenzte Vorstellung eines Wesens machen, da ich nicht an Zeit und Raum gebunden bin. Ihr werdet ewig nicht mehr das Bewusstsein eures Ichs verlieren. Und ob ihr noch so innig mit mir verschmolzen seid, weil ihr gänzlich durchstrahlt werdet von mir mit meiner Kraft. Doch ihr wirket in der Unendlichkeit als ich-bewusste Wesen, und das gerade ist eure Seligkeit. Ihr habt dann also eure Vergöttlichung erreicht, das Ziel, das ich mir setzte, als ich euch erschuf. Ihr seid zu meinen Ebenbildern geworden. Ihr seid das Gleiche wie ich in eurer Ursubstanz und ihr könnet im hellsten Licht der Weisheit, im Besitz von unbeschränkter Kraft und völlig freiem Willen schaffen und wirken und aus euch heraus neues Leben erstehen lassen. Ihr seid Miniaturen meiner selbst, weil ihr vollkommen geworden seid, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Auch die Seele Jesu stand unter dem gleichen Gesetz als sie, als von mir ausgestrahltes Wesen ihre Willensprobe ablegen sollte, die sie bestand, also bei mir verblieb, als das Heer urgeschaffener Geister abgefallen ist von mir. Dieses Wesen war mir so in Liebe ergeben, dass es freiwillig sich zu der Mission auf Erden erbot, für die gefallenen Brüder zu leiden und zu sterben als Mensch, um jene zu erlösen und mir meine Kinder wieder zurückzubringen. Und es vollbrachte der Mensch Jesus das einmalige Werk, das nie zuvor, auch niemals nachher, ein Mensch leistete und leisten wird. Auf Erden schon sich gänzlich mit mir zu einigen, die restlose Vergeistigung von Seele und Körper zustande zu bringen, so dass das ganze Wesen völlig durchstrahlt werden konnte, was seine Himmelfahrt deutlich zum Ausdruck brachte. In ihm konnte ich selbst mich manifestieren. Das heißt, ich selbst, als die ewige Gottheit, als die alles erfüllende und durchdringende Kraft, konnte niemals personifiziert werden. Doch ich konnte eine Form gänzlich durchstrahlen und es blieb an dieser Form nichts Menschliches mehr zurück. Es war auch die Außenform Geist von meinem Geist. Die Seele ging völlig in mir auf und es wurde Jesus, im Sinne des Wortes, Gott. Sein Wille, sein Denken, sein Handeln war mein Wille, mein Denken und mein Handeln. Es konnte nicht mehr von zwei Wesen gesprochen werden. Die Vereinigung mit mir war eine totale. Jesus war, ist und bleibt der für alle von mir erschaffenen Wesen schaubare Gott. Die ich-bewusste Jesu-Seele ist in ihr Ursein zurückgekehrt, denn sie war die gleiche ausgestrahlte Liebekraft, die sich nur mit der Urkraft zusammenschloss und so völlig in ihr aufging, dass nun nur noch von der Urkraft, von Gott selbst, dem als erfüllenden Urgeist gesprochen werden kann, wenn von Jesus gesprochen wird. Es kehrte seine Jesusseele nicht als vollendeter Geist von der Erde zurück, sondern sie gab sich selbst ganz und gar der ewigen Gottheit zu eigen, noch auf Erden. Sie gab sich selbst auf, um des größten Mysteriums willen, die Menschwerdung Gottes und seine Schaubarwerdung für alle einst aus ihm hervorgegangenen Wesen. Gott und Jesus ist eins. Jesus ist kein zweites ich-bewusstes Wesen, sondern sein Gang über die Erde hat ihm das Höchste und Letzte eingetragen, die restlose Verschmelzung mit mir, so dass mein Wille und mein Denken nur noch das Wesen beherrscht, das als schaubarer Gott herrschet und regiert im geistigen Reich. Doch dieses zu begreifen, wird euch Menschen erst dann möglich sein, wenn es für euch keine begrenzten Vorstellungen mehr gibt. Und auch dann noch wird euch mein Wesen unergründlich sein und bleiben. Doch ihr werdet euren Gott und Schöpfer, das vollkommenste Wesen in der Unendlichkeit, schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Und ihr werdet dann auch wissen, dass es außer ihm, der euch in Jesus schaubar wurde, keinen anderen Gott mehr gibt. Und ihr werdet in Liebe erglühen und ihm zustreben, immer und ewig. Und er wird euch eure Liebe erwidern und euch beglücken im Übermaß. Denn meine Liebe kennt keine Grenzen. Und so auch wird die Seligkeit nicht begrenzt sein, sondern ewig währen. Amen.